herzlich willkommen zum Uncast Episode 647 Selbstgespräche. Ha! Unglaublich. Ich habe von einem neuen Trend erfahren und das scheint wirklich ein Ding zu sein, denn die meisten Tech-News-Mitarbeiter, ja, die ihr Artikel schreiben, haben sehr positiv aufgefasst, dass jetzt bei einem Messenger es möglich ist, sich selbst zu texten. Ja, also bevor ihr jetzt mitleidsvoll gegenüber diesen Redakteuren und Autoren seid und sagt, die armen Menschen, vielleicht wäre eine Therapie angebracht, wenn man so Selbstgespräche führt oder so. Nein, das ist ein ganz anderer Nutzen, den ich zwar sehr stark bezweifle, aber es ist zumindest mal ein gesunder Hintergrund vorhanden, ja. Denn worum geht's? Um sich Sachen zu notieren, ist es jetzt in sich wie bei Mails zum Beispiel, ja, selbst eine Nachricht zu schicken, dann wird die ja im Messenger gespeichert, beziehungsweise in der Cloud, beim Anbieter des Vertrauens, bei dem man immer hofft, dass die Daten sicher sind. Und dort dann quasi im Messenger bereitgehalten, um dann wieder abgerufen zu werden. Nun ist das natürlich eine zweifelhafte Sache bei einer Message in einem Messaging-Programm. Warum unterscheidet sich das zum Beispiel von der relativ guten Idee, das per E-Mail zu speichern? Also zunächst mal braucht man den Messenger auf dem entsprechenden Gerät. Und gerade bei verschiedenen Plattformen, PC, Mobilgeräte, Android, iOS, gibt es halt immer wieder ein paar Querelen, ein paar Schwierigkeiten. Ja? Und viele Messenger sind zum Beispiel auf der PC-Plattform gar nicht vorhanden. Ja? So, aber wohlgemerkt auf den Mobilgeräten. Von daher ist das also schon mal schlechter als eine E-Mail, denn die E-Mail funktioniert überall. Dann kann man auch an eine E-Mail Dokumente beliebiger Art anhängen. Auch das geht nicht bei vielen, geht nicht bei allen Messengern. Ja, Bilder, Videos, bestimmt bei den meisten Messengern. Aber zum Beispiel bei Dokumenten, da sieht es schon wieder anders aus. Und zusätzlich, man kann eine Mail auch richtig gut und professionell gestalten. Ja, wenn es mal etwas größere Sachen sind, die man gerne zwischenspeichern möchte, kein Problem. Dann kann man die auch aus dem E-Mail-Programm komfortabel weiterleiten, wenn denn erforderlich ist, oder anhand von dieser E-Mail eine Vorlage erstellen und so weiter und so weiter. Und man hat sehr viele Bearbeitungsmöglichkeiten. Und der Speicherplatz ist nur begrenzt vom E-Mail-Anbieter wiederum. Und das sind durchaus größere Sachen. Also wer zum Beispiel 3-4 Seiten DIN A4-Text beim Messenger speichern will, der ja, wird dann irgendwann ein so ein Formatproblem stoßen. Bei vielen Messenger ist so eine lange Message auch gar nicht möglich. Formatprobleme deswegen, weil die halt auf dem Messenger-Bildschirm dann entsprechend übel aussehen. So, deswegen, wenn ihr das unbedingt machen müsst, dann macht's doch einfach mit dem E-Mail-Programm eures Vertrauens. Da könnt ihr noch mehr machen. Zum Beispiel könnt ihr auch eine Mail zurückstellen. Das geht mit vielen E-Mail-Programmen, beispielsweise mit Fair E-Mail, auch mit Gmail. Zurückstellen heißt, man kriegt die Mail zur Wiedervorlage gezeigt mit Benachrichtigung, also mit Ton und alles, was man eben eingestellt hat. So, als ob man gerade jetzt eine Benachrichtigung, eine E-Mail bekommt, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das gerne hättet. Und damit könnt ihr, tada, Termine planen sogar. Wahnsinn, oder? Ihr könnt euch also das Dokument vorlegen zu einer bestimmten Zeit oder euch einfach erinnern lassen, wie mit einem Terminplaner. Damit könnt ihr übrigens auch wunderbar Google Calendar umgehen, ja, indem ihr zum Beispiel mit Fair E-Mail Termine schreibt als Mail, als Draft sozusagen, dann diese zurückstellt, ja, oder eben an sich, an euch selbst verschickt, diese dann zurückstellt und dann, zack, wird sie euch zum bestimmten Zeitpunkt, bestimmten Tag zur Wiedervorlage eben erneut zugeschickt. Ganz cool und sinnvoll. So, das ist übrigens auch das Einzige, worüber sich so eine Funktion mit E-Mail auch unterscheidet, positiv unterscheidet gegenüber einer normalen Notizbuch-App. Und da frage ich mich, warum die Leute nicht einfach eine Notizbuch-App benutzen. Meine Herren, da tippt man die Sachen lieber in den Messenger ein, als eine App zu öffnen, die dafür gedacht ist. Ja, okay. Die meisten Notizbuch-Apps haben sogar noch eine Funktion, wie ich eben gesagt habe, mit der E-Mail, um das nochmal vorzulegen, dieses Dokument. Aber das hatten nicht alle, deswegen werte ich das als Plus für das, wenn man das per E-Mail macht. Aber trotzdem, Leute, eine Notizbuch-App, die gibt's Open Source, die gibt's kostenlos, die gibt's kommerziell, die gibt's mit allem Schnickschnack, die gibt's von jeder Firma, glaube ich, die auch irgendwas mit Kommunikation auf dem Mobilfunksektor zu tun hat. Und deswegen sehe ich da überhaupt keinen Grund, warum ich die Nachrichten in einem Messenger tippen soll. Aber, ne, es ist das neueste Ding. Der neueste, ja, was weiß ich, Hype oder so, ja, schreibt euch selbst eine Message in eurem Messenger. Übrigens, bei Line könnt ihr das nicht machen. Man kann bei Line keine Selbstgespräche führen. Unglaublich. Ja, da hoffentlich wird es jetzt Line nicht negativ ausgelegt, dass man es nicht machen kann, aber ich bin überzeugt, die werden bald nachziehen. Nur, es gibt bei Line übrigens eine Funktion, die haben da dran gedacht, ja. Ich weiß ja nicht, wie gesagt, wie die Gedankengänge bei manchen sind, warum man sich einfach keine Notizbuch-App installieren möchte. Aber keine Ahnung, irgendwie ist das ja so, die Leute wollen immer alles in einer App haben. Alles in einer App. Und wenn sie dann alles haben, dann jammern sie, weil sie abhängig sind von dieser einen App. Gut, okay, muss man nicht wissen, was da vor sich geht in den Köpfen von den Leuten. Aber gut, wer es denn unbedingt in seinem Messenger haben will, für den hat Line sowieso schon seit Jahren eine Lösung. Das nennt sich Line Keep. Ist in jeder Line-App integriert, ja, und dort kann man dann Notizen ablegen mit Videos, Bilder, Dokumente, Texte, alles, ja. Und das hat man dann schön griffbereit in seiner Messaging-App, muss sich dann trotzdem keine eigenen Nachrichten selbst zuschicken. Irgendwie ist es doch ein beruhigendes Gefühl. Tja, großer Android Security Flaw, ja, ein Sicherheitsproblem, ist jetzt ungepatcht, schon seit einiger Zeit. Normalerweise berichte ich da überhaupt nicht mehr drüber, aber aus einem ganz einfachen Grund, weil das meiste Humbug ist. Theoretische Attacken, die im Real Life so gut wie nie durchgeführt werden können. So, bam, ja. Und deswegen bin ich es leid, ja, da immer drüber zu berichten, diese rein theoretischen Konstrukte, die irgendeine Sicherheitsfirma festgestellt hat, um sich wieder wichtig zu tun. Aber ein bisschen anders ist es hier. Nicht, weil diese Sicherheitslücke so arg gefährlich ist. Das ist in meiner Meinung nach her nicht, ja, weil man da wirklich speziellen Zugang haben muss zu diesem Gerät, um es mal vorsichtig auszudrücken, ja, um diesen Bug auch auszunutzen. Nein, sondern weil es die Firmen, die Anbieter, die Hersteller von den Smartphones so lange es nicht geschafft haben, ja, einen Patch für ihre Geräte auszuliefern. Das Problem betrifft alle Smartphones mit Mali-GPU. Also die meisten. Und das ist zum Beispiel die Oppo-Geräte, Google auch, Xiaomi, Samsung. Und ARM hat dieses Problem behoben mit einem Patch im Juli und im August. Ja, also da, seit dieser Zeit sind die allermeisten Geräte quasi gefixt. Ja, zumindest theoretisch. Denn die meisten Geräte haben immer noch nicht diesen Patch ausgeliefert bekommen. Obwohl es ja jetzt schon ein paar Monate her ist, dieser Bug als critical eingestuft wird und die Hersteller drehen immer noch Däumchen. Ja? Also das ist meiner Meinung nach eine Entwicklung, die mal wieder zeigt, da muss was passieren. Es reicht auch nicht, wenn regelmäßig Updates kommen. Einfach so. Sondern es müssen auch die entsprechenden Patches in diesen Updates vorhanden sein. Das sind ja Sachen, die haben wir schon lange nicht, da haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen, ja. Ein Update selbst ist ja erstmal nix. Also, das heißt, da kann, was weiß ich, ja, wenn ein Update kommt, dass ein Pixel an einem Icon ändert, ist es ja wunderbar, aber es ist nichts wirklich Essentielles. Da müssen auch die entsprechenden wichtigen Sicherheitspatches, unter anderem auch von den Prozessorherstellern, mit enthalten sein. Sonst kann man den Patch in der Pfeife rauchen und das Update in der Pfeife rauchen, ja? Ganz einfach. Und da wird es mir Angst und Bange, wenn ich als sehe, wie lange etwas braucht, gerade im Bereich bei Prozessoren und so weiter, bis das den Weg dann findet in den letztendlichen Sicherheitspatch der Hersteller. Also seit Juli, August hat es schon einige Patches gegeben bei manchen Anbietern, aber dieser Patch von ARM ist nicht dabei. Und da fragt man sich wirklich, was ist denn hier los? Ja. So langsam muss ich wirklich hinterfragen, ob hier die Prioritäten richtig gesetzt sind bei den Updates. Sowas sollte eigentlich nicht vorkommen. Aber tja, man kann eben auch nicht anders als regeln. Also ich meine, wisst ihr, jetzt hat die EU ja vor kurzem verabschiedet, dass es sehr lange Updates geben muss. Da komme ich später nochmal dazu. Ne? 5 Jahre Funktionsupdates. Ja, aber das Problem ist, es ist ja nicht gesetzlich geregelt, was in diesen Updates enthalten sein muss. Okay, dann macht man halt mal ein Update. Ne? Also jetzt nur mal so gesagt. Das heißt ja nicht, dass man dann die aktuellen Sicherheitspatches bekommt. Das heißt nur, es ist ein Update gemacht worden. Super. Naja, interessant auch und ärgerlich für alle, sowohl für die Konsumenten als auch für die Firma. Es sieht wohl so aus, alles deutet darauf hin, dass Huawei Europa aufgibt als Markt. Das heißt, sie werden sich dann komplett auf China konzentrieren. In China stehen sie sehr gut da. Die Verkaufszahlen sind wunderbar in China. Ganz im Gegenteil im Gegensatz zur USA. Natürlich, dort geht ja jetzt gar nichts mehr. Das wurde ja jetzt komplett, ich habe es ja letzte Woche darüber berichtet, komplett verboten. Und die EU... da jammern die Leute, obwohl es Alternativen gibt, weil der Play Store fehlt. Ja, ich meine, man kann praktisch alle Software installieren auf den Huawei-Geräten, ganz ohne Play Store. Man könnte sogar den Play Store nachinstallieren, aber es ist den Leuten alles zu viel. Die wollen eben das gute, alte Standard Mainstream-Ding. Ja, ich mache mein Handy auf. Gib irgendeine Google-Mail-Adresse ein, die ich in 5 Minuten sowieso wieder vergessen habe und wehe, das Handy fragt dann nach einem Passwort, dann geht man ins nächste Geschäft und sagt, was habt ihr mir für einen Scheiß verkauft, ja, ich kann mich nicht mehr einloggen, so ein Dreck, ja, ihr seid kacke, Google kacke, ja, und dann wird eine neue E-Mail-Adresse erstellt und man, ne? Also das Typische eben, das normale Life, ja, Tech-Life, das hier eben im Mainstream so vorkommt, ne. Und wird eben hier lieber der Play Store gesucht und wenn der nicht drin ist, dann heißt es Mist und will ich nicht und nie mehr Huawei und hin und her, ne? So das Typische halt, so gut. Deswegen scheint jetzt Huawei auch die Schnauze voll zu haben. Das sieht nicht so aus, weder in der EU noch schon gar nicht in den USA, dass da irgendwie nochmal normale wirtschaftliche Beziehungen stattfinden können zu diesen Ländern. Und deswegen sieht eben Huawei für sich keine Zukunft mehr auf dem EU-Markt. Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, aber alle Experten sind sich einig, Huawei ist fertig mit Europa. Ganz einfach. Das wird auch Auswirkungen haben, hat es ja schon, der 5G-Ausbau stockt, die Technologieentwicklung, die man eigentlich von Huawei erwartet haben, bleiben in China, statt nach außen zu gehen, auch das merkt man natürlich. Und klar, China hilft es. Die werden nämlich jetzt relativ schnell ihren Technologiehorizont drastisch erweitern, während Europa und USA immer weiter bremsen müssen, weil es bei uns einfach Firmen nicht gibt, die diese Lücke füllen könnten. Ne? Und so geht eben diese Sache langsam, aber sicher über den Jordan und damit halt auch in Europa der Abschied von Huawei quasi besiegelt. Ja, ein freundliches Geschäftsverhältnis wird da nicht mehr gesehen in naher oder mittlerer Zukunft. Ja, und das ist einfach zu unsicher. Zumal ja auch Huawei ganz klar dann das einsparen möchte, weil die Geschäfte außerhalb Chinas natürlich Verlustgeschäfte sind. Innerhalb von Chinas floriert es. Was macht man da als Firma, die seinen Gläubigern eben verpflichtet ist? Man sagt, okay, wir machen die Märkte dicht, in denen wir eh nur draufzahlen und konzentrieren uns auf den Markt, wo wir die meiste Kohle machen. Und das ist eben China. So. Alles klar, Drops gelutscht, die Leute sind dann wahrscheinlich auch zufrieden durch die permanente Hetze in unserer Berichterstattung auch gegen Huawei, ja, das seit Jahren anhält, denken die Leute, das ist also wirklich ein Ding, ja, dass so Spionage und alles Mögliche von Huawei und natürlich, ja, also, wird komplett vergessen, dass wir in dem Zusammenhang auch durchaus Spionage der USA innerhalb oder quasi mit Google und Co. Erwarten können. Bei Cisco ist ja auch schon mal was aufgeflogen, ja, definitiv. Das war also quasi ein Beweis dafür, dass in Cisco-Geräten teilweise Schaltungen integriert wurden, die dann eben einen Zugriff ermöglichten. Und das ist dann eben, ja, läuft dann halt mal so unter den Teppich. Ne? Hört sich an wie Verschwörungstheorie, ist aber eben normale Marktwirtschaft und Machtausübung, hat mit Verschwörung nichts zu tun. Im Prinzip weiß man es, ja, jeder Sicherheitsexperte weiß es, dass es so ist, dass eben von allen Seiten Geräte natürlich missbraucht werden können. Ja, da kann man auch einfach mal nur die Gesetze durchlesen, was eben passiert, wenn zum Beispiel ein Antrag der US-Regierung gestellt wird, zum Beispiel bei Google, um Auskunft zu kriegen über einen bestimmten Account. Ja, da gibt's gleich eine Gag-Order. Das heißt, die Firmen dürfen darüber gar nicht sprechen. Ja, ansonsten würden sie gegen die nationale Sicherheit verstoßen und das ist kein Spaß in den USA. Das ist wirklich kein Spaß in den USA. Ich weiß nicht, wie das bei uns gewertet wird, aber in den USA würde man das nur einmal tun. Das kann ich euch versprechen. Und deswegen ist eben sowas nicht sehr präsent, weil man will es ja auch nicht wahrhaben. Ne? Wir sind ja die Guten. Ja, und da passiert sowas halt nicht. Ne? Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das Motto von jeder Regierung quasi. Ja? Und naja, okay. Aber wie gesagt, man darf es natürlich nicht zu dramatisch sehen. Man muss es einfach sich abfinden. Nur, was mich eben stört, ist, dass man es auf der einen Seite so extrem dramatisch sieht, und auf der anderen Seite ist quasi komplett ignoriert. Ja. Das ist Das ist immer wieder frappierend, wenn ich sowas sehe. Und auch traurig, ja. Dann frage ich mich, ob die Menschen eigentlich noch eine gesunde Logik haben, eine gesunde Analysierung, oder ob sie so von ihrem Wunschdenken beeinflusst werden, dass sie das einfach nicht wahrhaben können, nicht wahrhaben wollen, nicht wahrhaben, was sie sehen, mit eigenen Augen sehen, was passiert, ja. Ist manchmal schon bedenklich, ja. Sehr, sehr schlimm. Und bevor ihr jetzt hier denkt, dann haben die Verschwörungstheoretiker doch recht. Nein, Verschwörungstheoretiker in your butt. Ja, ganz einfach. Das ist Mist. Das ist Mist. Das hat damit gar nichts zu tun. Das hat mit logischem Denken zu tun. Ja. Und deswegen warne ich auch immer, nicht zu übertreiben. Ja. Schmeiße ich deswegen mein Android-Gerät aus dem Fenster, weil es komplett mit Google und eben US-Regierung verdongelt ist? Nein, mache ich nicht, weil tut mir leid, dass ich das auch sagen muss, ja, gegen die Verschwörungstheoretiker. 99% der Menschen sind einfach nicht, oder noch mehr, ich glaube 99,5, 99,6, 99,7% der Menschen sind nicht wichtig genug, um von der US-Regierung belauscht zu werden. Sorry, aber das ist auch etwas, was man sich mal eben vor Augen halten muss. Allerdings, und da kann ich ganz sicher sein, dass es auf der anderen Seite genauso ist. Ja? Ob jetzt Huawei weiß, wann ihr auf die Toilette geht, ist eine Sache. Aber die chinesische Regierung, die wird persönlich euch nicht auf die Toilette verfolgen. Die haben auch andere Probleme als irgendjemand in den USA oder in Japan zu verfolgen, wenn er aufs Klo geht. Okay, alles klar. Das will damit sagen, dass ihr auch für China, das 99,9% oder 99,7% für China uninteressant seid. Tut mir ja leid, aber die Mehrheit der Menschen ist nicht im Mittelpunkt der Welt. Bam. Shocking News auf Mancast. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Mensch, und wir kriegen doch immer gesagt, wir sind die wichtigsten von allen. Ja, ja, wir können alles machen, was wir wollen. Wir können alles werden, was wir wollen. Und wir sind der Mittelpunkt des Universums. Und jetzt kommt da jemand und sagt, wir sind nicht wichtig? Meine Güte. Das ist sowas, ja, das ist ja sowas von 1980, ne? 2022 ist jeder wichtig, ja. Jeder wird ausspioniert von jeder Firma. Geil. Ich möchte nur als wissen, was die da mit den Daten machen. Ob es schon eine Statistik gibt, wie oft Rio während dem Uncast furzt? Oh, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Nee, also null mal, das würde ich mir nie erlauben, ja. Habt ihr schon mal was gehört? Nein, seht ihr? Also, seht ihr mal. Ach, mein Audacity, wie war das nochmal mit dem Rauscutten? Hallo, Entschuldigung. Also, Huawei hat aber übrigens noch eine andere verrückte Idee, ja. Ich meine, Europa ist doch egal, ja. USA, pfeift drauf, ja. Huawei hat eine super Idee. Und das zeigt mir, dass chinesische Firmen eben auch nur Firmen sind und manchmal ein Mist bauen, sich erdenken, wo ich als sag, nein, oh Gott, nein. Und auf der anderen Seite muss ich mal genau das, was ich eben gesagt habe, wieder vor Augen führen, ja. Nämlich, dass eben der Mainstream dann vielleicht doch anders ist. Jedenfalls, wäre es jetzt nicht gerade your way, ich würde es gar nicht so verrückt finden, wenn Apple das machen würde, dass die Leute total aus dem Häuschen wären. Total. Nämlich eine your way Watch mit integrierten Earbuds. Yep. Und wenn ihr euch das jetzt vorstellen könnt, es gab ja schon vor kurzem ein Phone, ich glaube Julephone war es, da waren im Gerät oben, ja, konnte man Earbuds reinstecken, ja, oder die waren da mit drin. Und wenn man dann Musik hören wollte, konnte man oben das aufklappen, das Handy, und konnte diese Buds rausholen, sich ins Ohr stopfen und dann für etliche Stunden Musik hören. Und dann kann man sie wieder rausnehmen, wieder oben reinstoppen und dann werden die auch wieder geladen, ja, und alles wunderbar. Und das Konzept hat jetzt Huawei mit einer Watch gemacht, mit einer Uhr, eine Smartwatch. Richtig, ihr könnt das Display, haltet euch fest, ihr könnt das Display von dieser Uhr aufklappen und darunter findet ihr dann zwei Earbuds, die ihr euch ins Ohr stecken könnt, um Musik zu hören. Wenn ihr fertig seid, klappt ihr die Uhr wieder auf, macht diese Buds dort rein, klappt die Uhr zu, dann werden die Buds auch wieder neu geladen und ihr könnt ganz normal weitermachen. Ne? Also, ihr habt immer eure Buds dabei. Und ja, für Leute, die eben sehr, sehr viel Musik hören, ist das sicherlich eine interessante Sache. Wenn es Huawei macht, interessiert es halt weniger Leute. Aber wie gesagt, wenn das Apple machen wird, ne? Die neuen Apple Earbuds, die neuen Apple Watch Buds, ja, Wahnsinn. Das wäre bestimmt der Mega-Hype. Ich meine, es gibt ja sowieso schon viele Leute, die können ohne Musik gar nicht mehr leben. Also, wenn die keine Musik hören, ja, dann flippen die aus. Die brauchen irgendwie Dauerbeschallung, um noch ruhig gehalten zu werden. Ne? Wobei, bei mancher Musik frage ich mich auch, ob das so wirklich klappt. Ne? Vielleicht ist das auch der Grund, warum immer so viele ausflippen. Ne? Also, ich meine, so Hass in Social Media ist ja was anderes, ist ja eine Sache, aber manche Songs, wenn man die den ganzen Tag hört, ich weiß nicht, dann wetzt man doch schon die Messer, oder? Naja, gut, okay, aber auf jeden Fall, die Huawei Watchbuds, die sind, die entspringen einer Idee, die mir halt sehr subtil ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Auf der einen Seite, für mich ist das lächerlich, auf der anderen Seite glaube ich, dass das, wie gesagt, vielleicht gar nicht so schlecht ankommt. Ich würde, sofern wir noch irgendwas hören von der Huawei Watch, hier, werde ich das mal verfolgen, wie gut die in China ankommt. Ja? Für USA, da sehe ich gar nichts mehr. Die wird wahrscheinlich auch unter die Exportbestimmungen fallen. Und in der EU, ja, wird die wahrscheinlich eh nicht rauskommen von Huawei. Von daher bleibt ja nur der chinesische Markt. Aber wie gesagt, wenn wir da noch was hören werden, das ist interessant. So, jetzt aber mal zu was richtig Erfreulichem, nämlich, und das meine ich jetzt ernst, nicht sarkastisch gemeint, ich muss das sagen, weil schon, das hat Potenzial, durch den Kakao gezogen zu werden, ich weiß es ja. Deswegen sage ich das. Sony's Mocopy. Ja, damit kann man super einfach ein VTuber werden. Ich finde das richtig cool, die Idee. Ich mag VTuber und ich bin überzeugt davon, das wird wieder am Preis scheitern. Oder hier steht ja auch schon der Preis. Ja, genau. Also ich gebe natürlich keine $360 aus für diese Sensoren, die man sich ansteckt. Aber für Leute, die das ernsthaft tun wollen und Kohle damit verdienen wollen, vielleicht als VTuber, dann wird sich das auf jeden Fall rentieren, denke ich. Es sind im Prinzip Motion Capturing Sensoren, die man sich an beide Arme, Füße und an die Taille macht und, glaube ich, auch einen Kopf, genau. Richtig, 6 Stück sind es, genau. Und dann kann man die nutzen zum Aufnehmen der Bewegungen, die dann an eine virtuelle Figur hier im Video, ein super süßes Anime-Girl, ja, übertragen wird. Und die Bewegungen werden dann exakt nachgemacht. Und damit kann man dann eben seinen eigenen virtuellen Char erstellen. Das ist eine wunderbare Sache. Ich muss sagen, das ist sehr ansprechend, sowas. Ja. Denn man kann dann YouTube-Videos machen, eine Figur quasi in Szene setzen, die kann ja alles mögliche machen und wenn die nur quatscht, ja, oder irgendwelche Hambeleien macht, ist das ja wunderbar, aber man muss eben nicht mit seinem eigenen Konterfei auftreten und das finde ich eigentlich ziemlich cool, gerade bei den heutigen Privatsphärenbedenken, die ja jeder hat, ja, und da finde ich das eigentlich ganz gut. Somit kann man eben als VTuber quasi erfolgreich sein. Was ist das Besondere an dem Sony's MoCopy? Das ist so simpel, denn bisher waren immer sehr viele komplizierte Sensoren und Kameras notwendig, die einen dann aufgenommen haben und das Ganze dann quasi umgerechnet haben, auch in Echtzeit natürlich. Und dann eben an YouTube zu streamen oder aufzunehmen oder eben hochzuladen. Und damit hat man dann eben sehr, sehr aufwendig so eine Show produzieren können. Weshalb eben diese VTuber auch nicht so sehr in Zahlen nicht so sehr aufgetaucht sind. Ja, in der letzten Zeit gibt es zwar immer mehr, aber wie gesagt, das ist bisher immer relativ aufwendig gewesen. Und durch das MoCopy wird es quasi für jeden ziemlich simpel zu machen sein. Ja? Und damit kann man dann was anfangen, ohne dass man gleich ein ganzes Filmstudio braucht, ja? Oder zigtausend Dollar teures Equipment, um eben so Motion Capturing zu machen. Klar, das Motion Capturing hat natürlich seine Grenzen, aber zusammen mit der Handykamera beispielsweise oder Webcam wird das Ganze dann noch genauer, beispielsweise die Mundbewegung. Das ist ja etwas, da gibt es ja keinen Sensor am Mund. Also wie können die Mundbewegungen aufgenommen werden? Das übernimmt zum Beispiel die Kamera, genauso wie das Blinzeln oder ähnliches. Ja. Und damit kann man dann ein richtig gutes VTuber-Video machen. Das, was Sony hier zeigt in dem Werbespot, ich verlinke den Artikel mal, da ist von Fantroid und da könnt ihr sehen, wie schön das hier gemacht wird. Ja, dann noch ist es eine Ode oder ein Abgesang, ja, auf die Micro-SD-Karte. Ist ja der Wahnsinn. Ja, Micro-SD-Karten, sind sie denn jetzt im Trend oder sind sie im Abflauen? Sind sie ein Relikt aus der Vergangenheit oder sind sie die Zukunft? Das ist die gute Frage. Ehrlich gesagt, ein Gerät hat die Micro-SD-Karte wieder ziemlich beliebt gemacht. Und das ist der Raspberry Pi. Es werden ja weltweit ziemlich viele Raspberry Pis verkauft und das Hauptmedium für die ist eine Micro-SD-Karte. Die wird eingesteckt, darauf ist das Betriebssystem, ja, und dort kann man Daten ablegen und so weiter. Also das ist quasi sowas wie eine Festplatte für den Raspberry Pi. Ja. Sehr, sehr interessant. Natürlich kann man auch eine SSD anschließen, aber das kleine integrierte System ist zumindest als Fallback, als Notfall Bootsystem unabdingbar für den Raspberry Pi. Und somit hat das schon eine kleine Renaissance erlebt. Und natürlich auch die Smartphones, vorwiegend aus China, die beharrlich auf der Micro-SD-Karte bestehen, was ich auch eine ziemlich gute Sache finde, denn wir haben ja momentan eher so den Trend weg von der Cloud wieder, aus den bekannten, ja, datenschutzrechtlichen Privatsphären problematischen Gründen, ja, und auch das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern das finde ich auch momentan ganz gut. Es bleiben nämlich über die Cloud weiterhin sehr viele Fragen offen. Ich war ja früher sehr großer Cloud-Fan. Es gab für mich keinen Grund mehr, Daten noch lokal zu speichern. Dieses Denken hat sich sehr, sehr stark gewendet, denn es sind sehr, sehr viele Fragen aufgetaucht über die Jahre und die sind bis heute unbeantwortet. Denn es werden immer mehr Fälle bekannt, wo zum Beispiel Firmen die Daten scannen. Ja, nicht persönlich, also da ist hoffentlich kein Mitarbeiter da, der sich dann totlacht darüber, aber im elektronisch scannen und die False Positives sind einfach zu hoch. Ja, die sind einfach zu hoch. Nachdenklich wurde ich übrigens, als ich mir E-Books bei einer Aktion, die konnte man kostenlos herunterladen, ja, die habe ich bei Google Docs abgelegt, damit ich sie von überall abrufen kann. Und dann wurden diese Dateien quasi verbunden mit dem Google-Account von der Publishing-Firma. Das war keine kleine Firma, das ist eine große Firma gewesen und das ist auch mit anderen E-Books passiert. Das heißt, die Copyrights wurden richtig zugeordnet und der Anbieter konnte sehen, dass ich eine Kopie von diesem E-Book auf meinem Google Docs System hatte. In dem Fall war das natürlich unproblematisch, weil das war ja free to download, das Buch. Stellt euch aber mal vor, das ist eben nicht mehr free to download. Das wird wieder kostenpflichtig, was durchaus passieren kann. Und in ein paar Jahren weiß es niemand mehr groß. Und dann heißt es, ich hätte eine illegale Kopie da auf meinem Google Drive. Ja? Nicht so gut. Übrigens so was Ähnliches ist auch bei YouTube schon mal passiert. Ja? Das war ein Sound, der von einem... deswegen hatte ich auch ursprünglich mal genau die Melodie zur Wochensicht geändert. Das war ein Sound, der war freigegeben unter einer Creative Commons License und es gab jahrelang keine Probleme. Auf einmal kriege ich Copyright-Benachrichtigungen, ja, und die Songs wurden quasi, oder das Intro wurde quasi entfernt, elektronisch, auf YouTube, weil scheinbar ein Musik-Copyright verletzt wurde. Irgendeine Firma, die wohl entweder beauftragt oder unbeauftragt damit beschäftigt war, Leute da hier, sagen wir mal, Geld einzustreichen, weil es gibt ja Tantiemen dafür dann, ja, wurden dann eben hier aktiv und haben alle Leute, die eben dieses Lied benutzt hatten, ihre Videos quasi geschröpft, also quasi Ads im Video platziert, dessen Geld natürlich dann der entsprechende Copyright-Inhaber bekam. Ich habe mich dann mit dem in Verbindung gesetzt, habe gesagt, hier, du hast es in der Creative Commons License veröffentlicht, du hast mir das zugesichert, ja, ich kann dir die E-Mail noch schicken, in der du mir gesagt hast, ja, ich meine, man braucht es nicht bei einer Creative Commons License nochmal nachzufragen, aber ne, Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste, ich habe natürlich nochmal nachgefragt und bekam auch eine positive Meldung. Super, mach das in deinem Podcast, ich bin froh. Ja, super, klasse, danke. So, und er hat sich dann natürlich auch gleich eingesetzt dafür, dass es eben in dem, bei YouTube eben, zumindest bei mir, ob es bei anderen auch so war, weiß ich nicht. Er hat gesagt, da hat eine Firma damit beauftragt, aber dass die so rigoros vorgehen und falsch vorgehen, das wusste er nicht. Und dann hat es auch aufgehört mit den Copyright-Notizen. Ja, kein Problem, aber ich habe die Schnauze dann doch voll gehabt. Ihr seht also, das ist das Problem bei Sachen, die in der Cloud liegen. Ihr wisst nie, wie die Gesetzeslage morgen ist. Ja, was heute okay ist, ist morgen verboten. Und uns aber auch umgekehrt, ja, ganz klar. Also, es ist einfach nicht mehr okay, wenn solche Fragen nicht rechtlich, technisch beantwortet werden und wenn es auch keine Garantie gibt, dass eine Firma nicht bei mir in meinen Cloud-Daten herumfummelt oder herumsucht. Ja, auch ein Algorithmus, der drüber läuft, hat auf meinen Cloud-Daten nicht zu suchen. Die Cloud ist für mich eine Erweiterung meiner Festplatte. Und meine Festplatte bleibt absolut schnüffelfrei. Ganz einfach. So, und diese Fragen haben mich eben dazu wieder wegbewegt. Die Micro-SD-Karte ist natürlich für Phones, für Smartphones, eine super Sache, wenn ihr ein Gerät habt, ja, weil aus eigener Erfahrung, wenn man keine Cloud-Dienste nutzt, dann sind 128 Kilobyte einfach lächerlich. Lächerlich. Ja, unfassbar. Hier 256 Gigabyte, es ist jetzt fast voll. Es ist fast voll hier, mein Gerät. Es ist der Wahnsinn. Wenn ich jetzt demnächst ein neues Spiel großes installiere, übrigens wird das heute auch noch ein Thema, dann muss ich wohl ein Spiel löschen, ja. Kann man gucken, also das letzte Spiel hat auch wieder Speichernutzung hier 5,6 Gigabyte gehabt, ja. Und das ist nur der Anfang, ja. So groß sind eben mal die Spiele heutzutage. Oh, und auch die Software wird immer größer. Von den Daten eben ganz zu schweigen. Heutzutage gibt man sich eben nicht mehr mit einem 128 Kilobit MP3 zufrieden. Heutzutage will man FLAC-Sachen auf dem Phone haben. Das traue ich mich ja schon gar nicht bei 256 Gigabyte. Ja, sonst wäre das, wie gesagt, ich höre nicht so viel Musik. Ja, ich höre nicht so viel Musik. Das meiste Stream ist sogar noch von meinem Musikanbieter. Ja, aber das Wenige, was ich auf dem Handy habe, oh, das sind etliche Gigabyte wieder. Und schon wieder sind etliche Gigabyte weg. Ja. Und die Aufnahmen, ja, die Videos, die man aufnimmt, ja, ich meine, ich nehme ja keine 4K-Videos auf. Ich mache ja nur 1080p mit 60 Hertz Bildwiederholfrequenz. Mehr, 60 Frames. Ich mache ja nicht mehr. Ja? Wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt 4K-Aufnahmen hier speichern, also da wäre mein Speicher schon übervoll. Ja. Vorbei. Und genau deswegen ist eine SD-Karte gut. 1 TB SD-Karte rein, fire and forget. Ja, so soll das sein. Wunderbar. Ja. Also deswegen hat die SD-Karte meiner Meinung nach eine ziemlich große Berechtigung, gerade in der modernen Welt, weil dieser Trend eben momentan eher wieder zurückgeht auf die direkten lokalen Speicher statt eben auf Cloud-Speicher. So kommt es mir zumindest mal vor. Ich kann mich täuschen, ja, aber ich denke mal, dass vom Gefühl her ich das schon so richtig einordne. Allerdings auch das muss ich sagen, die Sachen, die es eben jetzt im Mainstream gibt, ich weiß wirklich nicht, ob der Mainstream mit einer Micro-SD-Karte noch groß was anfangen kann. Das muss ich auch fairerweise immer sagen. Man muss immer über den eigenen Tellerrand mal hinausgucken. Ich weiß nicht, wie das marktanteilsmäßig aussieht. Für mich ist es eine gute Sache, eine Micro-SD-Karte, eine wirklich gute Sache. Ja? Aber ob das jetzt wirklich für normale 0815-User was Interessantes ist, die sollten lieber gucken, dass ein Handy mit mehr Speicher bekommen. Ja, das sage ich ja auch immer. Und viele Handys haben ja auch gar keine Möglichkeit mit Micro-SD-Karte. Aber, und das fällt mir eben auch auf, es gibt wieder mehr Handys, die eine Micro-SD-Karte verarbeiten können. Ob das halt deswegen ist, weil es jetzt mehr chinesische Geräte gibt, auf dem Markt als früher. Das mag durchaus sein, aber das fällt mir halt auch auf. Ja, in China ist es also obligatorisch. Ja, dort haben die meisten Geräte einen Micro-SD-Karten-Slot, wohl weil man dort eben auch die Daten eher lokal speichert als jetzt zum Beispiel im Silicon Valley, ja, wo die Cloud klaut. Ja, hä? Naja. Gut, dann werde ich die Frage nicht beantworten können, ob die Micro-SD-Karte am Sterben ist oder ob sie eine Renaissance erlebt. Für mich erlebt sie jedenfalls eine Renaissance. Und das wird für mich wichtig sein bei der Anschaffung eines neuen Handys. Da werde ich gucken, dass möglichst eine Micro-SD-Karte vorhanden ist, damit ich hier quasi unlimitiert Speicher haben kann. Denn eines kann man nämlich auch noch machen. Wenn die SD-Karte voll ist, dann nimmt man sie raus und macht eine neue rein. Und fertig. Yay. Cool, oder? Aber Backup nicht vergessen. Airplane Mode. Vielleicht wird es bald ein Ding aus der Vergangenheit. Fände ich zwar schade aus anderen Gründen, denn ich setze mein Handy öfters in Airplane Mode, ja, um eben keine Störung zu bekommen. Ja, ganz wichtig. Aber für das Flugzeug, für das der Airplane Mode ja eigentlich gedacht ist, wird es wohl bald nicht mehr nötig sein, denn es wird in Zukunft erlaubt sein, in Flugzeugen zu telefonieren. Ganz genau. Zu telefonieren, zu surfen und so weiter über 5G. Ja, das wurde auch jetzt von der EU auf den Weg gebracht. Und das heißt hier, dass die 5G-Frequenzbänder verfügbar sind, und zwar ab 30. Juni 2023 für Flugzeuge. die in den Bereich der EU fallen, also in der European Commission. Das bedeutet eben auch für Flugzeuge, die von hier starten und woanders landen können, diese Flugzeuge gehören dann quasi, ne, Anführungszeichen, zur EU. Ja, und da darf man dann eben auch telefonieren und so weiter. Und eben auch Daten machen. Übrigens, dieses Telefonie, das darf telefonieren, das hat nichts zu bedeuten, dass jetzt jeder lauthals rumquatschen darf im Flugzeug. Das kann nach wie vor ganz normal eingeschränkt werden, ja. So wie es zum Beispiel auch in Bahnen, in Bahnen ist es nicht mehr, nee, da darf man, in Bussen, ja, zum Beispiel. Da ist es eben nicht okay, wenn man da anfängt rumzutelefonieren, ja. Sondern es geht hauptsächlich darum, dass das Gerät nicht mehr in diesem Flugzeugmodus sein muss. Das heißt, man kann eben auch Datendienste benutzen über 5G, ja, so dass eben hier eine Verbindung stattfinden kann. Aber wie gesagt, das heißt nicht unbedingt, dass jede Airline dann euch erlaubt, lauthals hier den ganzen Flug über zu telefonieren und die anderen Fluggäste, die gerne mal schlafen würden beim 16-Stunden-Flug, ja, langsam genug haben von eure Stories über Katzen und was weiß ich alles. Ne? Also deswegen, ja, deswegen sollte man hier auch davor aufpassen. Wenn ich sag telefonieren, meine ich natürlich, wie das eben bei mir so der Jargon ist, telefonieren ist bei mir Handy-Daten benutzen. Yay, chatten, also chatten im, ja, Textchat, Bilder verschicken, surfen im Internet und so weiter und so weiter. Das ist bei mir Handy benutzen, das ist bei mir halt telefonieren. Sprechen über Telefon, nee. Da spreche ich schon viel zu viel hier am Podcast, brauche ich nicht am Telefon zu quatschen. So. Ihr wollt mich quatschen hören, dann hört den Podcast an, fertig. So. Kann ich mir das sparen? Das ist private Labern. Naja. Ich finde es schön, ist auch notwendig. Es wurde Zeit, meiner Meinung nach, dass das mal geändert wurde, denn mich hat es schon lange nicht mehr überzeugt, dass aus technischen Gründen das Telefonieren bzw. das Benutzen eines Smartphones über die Mobilfunkfrequenz, dass das technische Ursache hätte, sprich Störungsfreiheit des Flugzeugs. Das wurde durch verschiedene Studien schon längere Zeit widerlegt, ist auch logischerweise erforderlich. Stellt euch mal das vor, wenn das wirklich ein Ding wäre, ja, dann würden die Flugzeuge reihenweise abstürzen, weil es kommt bei fast jedem Flug vor, dass jemand sein Handy nicht auf Airplane-Modus stellt, weil er es einfach schlicht und ergreifend vergisst. Ja, nicht, weil er was Böses will. Aber ja, auch die bösen Jungs könnten ja dann aus Absicht, ja, die ganze Zeit über eine Telefonverbindung starten und mitlaufen lassen, in der Hoffnung, dass was passiert. Also es wäre einfach viel zu gefährlich. So ein Flugzeug, bei dem man weiß, das ist störanfällig gegen Mobilfunktelefone, das darf ja gar nicht abheben. Sowas dürfte nicht abheben. Das sind also reine Übervorsichtsmaßnahmen, ja, die da gemacht wurden. Aber das ist nicht mehr zu halten. Das ist einfach ein Relikt aus der Vergangenheit. Ja. Und deswegen war das überfällig, dass es jetzt eben erlaubt ist. Und für die Leute, die froh waren wegen dem fehlenden Gequatsche, wie gesagt, da könnt ihr sicher sein, dass wenn das Überhand nimmt, dass es da auch Reglementierung gibt. Was ihr allerdings nicht verbieten könnt, ist, wenn das Gegenüber eben im Internet an seinem Handy was macht oder chattet oder sonst irgendwas, Text, wo ihr eben so akustisch nicht gestört wird. Wenn es euch optisch stört, müsst ihr halt woanders hingucken. Das geht. Okay. So, kommende OnePlus-Handys sollen 4 Jahre Android-Updates bekommen. So gut die Meldung klingt, so schlecht ist sie eigentlich, denn einigen Wochen hat ja die EU entschieden, dass es ein mindestens 5 Jahre Update-Zyklus gibt, und zwar Funktions-Updates. Und Von daher sind diese 4 Jahre, die jetzt angekündigt werden, eine Frechheit. Zwar geht es effektiv erst 2024 in Funktion sozusagen, aber dann muss auch OnePlus, wenn sie hier Geräte verkaufen will, in der EU weiter 5 Jahre Funktionsupdates anbieten und keine 4 Jahre. Ja. Also von daher ist das nicht nur nichts was Besonderes mehr, immer mehr Firmen machen das ja auch, sondern die müssen das sogar Ende 2024 5 Jahre machen. Ja. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass sie ein bisschen vorbrechen und jetzt schon diese 5 Jahre geben, dann hätten sie auch einen echten Vorteil. Aber andere, es gibt ja schon einige, die bieten ja jetzt schon 5 Jahre und damit wird man, nicht mehr groß positive Sachen assoziieren, wenn man jetzt nur so viel gibt, wie eigentlich nicht mehr okay ist laut EU-Richtlinie. Ja. Gut, außerdem gilt das Ganze nur für Geräte, die 2023 rauskommen. Und damit ist eine weitere Einschränkung natürlich gemacht worden. Okay, die ist einzusehen, weil ja eben die Voraussetzungen erstmal etabliert werden müssen. Man kann nicht garantieren, dass alte Handys eben so und so viele Jahre Updates bekommen, nachträglich, weil man das eben nicht mit eingeplant hat. Das ist ja auch da, wo ich ein bisschen Angst davor habe, dass die ja technisch ganz schön auf die Bremse treten, nur damit man das eben 5 Jahre updaten kann. Aber auf der anderen Seite ist, so ist es nun mal. Ja. Und jetzt zu sagen, 4 Jahre, wenn bald 5 Jahre Pflicht sind, also das ist, das ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Ja. Das wäre so, früher gab es mal 6 Monate Garantie. Ja. Dann gab es die Erhöhung auf 1 Jahr, dann 2 Jahre, war es relativ schnell abzusehen. Ja. Und wenn man vorher jetzt kommt ein Hersteller, so im Jahr gibt es 2 Jahre Updates, gibt es 2 Jahre Garantie. Ja. Bisher ist Pflicht nur 1 Jahr. So. Und jetzt sagt der Hersteller, wir kriegen jetzt aber 1 Jahr und 5 Monate. Ja. 1 Jahr und 6 Monate geben wir jetzt zusätzlich Garantie. Ja. So geil, ne? Wir sind voll nobel. Statt dass man dann hingeht und sagt, ne, wir geben ab jetzt schon 3 Jahre Garantie oder 2 Jahre Garantie. Ne? Das ist einfach. Das ist mies. Naja. Und deswegen schreibt ihr auch, wird auch in dem Artikel hier geschrieben, 4 Jahre Sicherheit sind Standard. Ja? Also OnePlus zieht da eigentlich nur zum Standard mit, ne? Samsung Smartphones, 4 Jahre Updates, 5 Jahre Security Updates. Da hat man irgendwie bei OnePlus jetzt kräftig daneben gehauen. Die wollten was Gutes tun, aber irgendwie hört sich schon negativ an. Google Foldable Phones sind jetzt aufgetaucht bei Geekbench mit dem Tensor G2 Chip, also die Hoffnungen, dass ein leistungsstärkerer Chip in diesem wohl sehr teuren Handy drin ist, hat sich wohl in Luft aufgelöst. Die Daten sind zwar nicht so schlecht, muss man sagen, ja, wie man das vielleicht erwarten würde beim Tensor G2 Chip, aber dennoch, sie hinken natürlich sehr weit hinter dem her, was momentan bei den aktuellen Flaggschiff-Modellen ansteht. Und die Geräte werden immerhin wohl auch mit 12 GB ausgeliefert. So wurde jedenfalls das Testgerät bei Geekbench angegeben hier. Und das Ganze mit maximal 2 Kerne mit maximal 2,85 GHz getaktet, 2 Kerne mit 2,35 GHz und 4 Kerne mit 1,8 GHz. Mali GPU, Moment mal, welche? 710 ist es, glaube ich. Ja, genau, Mali G710 GPU, ganz genau. Ja, also gut, leistungsmäßig wird es sicherlich keine Enttäuschung sein, aber wenn ihr mehr erwartet habt, dann müsst ihr euch jetzt bremsen. G2-Chipsatz ist eben immer noch das Ding, offenbar in, auch in dem Foldable. Das bedeutet aber auch, dass dieses Foldable wohl doch bald kommt. Ja? Und nicht mehr so lange braucht. Mal sehen, was da auf uns zukommt. Spekuliert wird ja eine Ankündigung im Mai 2023. Mal schauen. So, jetzt sind wir auch mit den Themen hier am Ende, ganz genau. Ich komme jetzt zur App der Woche und die war diesmal schnell gefunden. Ein Spiel, wo ich mich vorregistriert habe, ist jetzt released worden und es ist wirklich sehr, sehr schön. Das Spielprinzip ist ja eigentlich ganz herkömmlich. Ja, Charaktere aufleveln, aus Gachas ziehen, ja, und dann kriegt man auch mal wieder neue Charaktere, die kann man dann auch wieder aufleveln, dann eine Gruppe bilden und mit denen halt so kämpfen und das ist dann so rundenbasiert, ja, 3 Runden pro Kampf und dann müssen eben diese Mitglieder, die man zusammengestellt hat, durchhalten und die Aufgaben oder die Kämpfe werden natürlich immer schwerer und schwerer. Ich sag gerne Pseudo-RPG dazu. Also von daher ist es spieltechnisch, also vom Spiel, von der Spielart her, eher sowas wie viele andere Spiele. Zum Beispiel wie Princess Connect Redive. Ja. Aber die Verwandtschaft ist hier vielleicht auch nicht ganz so ungewollt, denn das Spiel ist auch von demselben Anbieter wie eben auch Princess Connect Redive, nämlich von Crunchyroll Games. Die machen natürlich hier nur den Vertrieb, also dieses Label. Ja, die Programmierer sind natürlich andere Firmen hinten dran, aber da kennt man da auch schon die Verwandtschaft zu der Anime-Szene. Natürlich, Crunchyroll ist ja der Anime-Streaming-Dienst, ich glaube sogar die Nummer 1. Und deswegen, klar, ist das natürlich schon ein super schönes Anime-Game, passend zu der Serie, die es da auch gibt. Ja? Und von daher, ja, ist okay. Was eben die Charts anbetrifft, super schön gemacht. Und das ist eben etwas, was wieder sehr animiert, hier weiterzuspielen. Super coole Charts. Und auch momentan, zumindest jetzt am Anfang, sehr viele Möglichkeiten auch kostenlos quasi zu spielen. Genug Energie kriegt man und auch genug Diamanten in Game. Die Kosten für so Gacha-Ziehung ist schon ein bisschen hoch, aber naja, es geht. Der Schwierigkeitsgrad von der Hauptstory ist allerdings relativ hoch. Das hat mich etwas gewundert. Also man kommt am Anfang mit der Main Story kaum weiter. Deswegen wird man aufgefordert, erstmal eine Nebenstory zu spielen, was man auch wirklich tun sollte. Denn bei der Main Story hat man nämlich sonst keine Chance, weiterzukommen mit seinem normalen Char. Außer man rüstet mit jeder Menge Geld gleich voll auf. Aber wie gesagt, das kann man mit den Nebenmissionen eben auch gut machen. Ist der Char dann genügend aufgerüstet, kann man dann eben auch nacheinander an die Hauptmissionen gehen und dort eben weitere Sachen freischalten, Belohnungen bekommen und so weiter. Die Ladezeiten werden kritisiert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also bei mir geht es eigentlich relativ schnell. Deswegen sag ich mal, diese App wird sehr leistungshungrig sein. Durch den MediaTek-Prozessor hier wird, den ich habe, wird alles relativ flüssig auch auf Dauer stattfinden oder findet statt. Ich sehe da jetzt keine große Ladezeiten oder Ähnliches, was hier beschrieben wird oft im Play Store. Also bei mir geht es eigentlich so schnell wie viele andere Games auch. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man also ein Gerät hat, das ein wenig leistungsschwächer ist, dass dieses Spiel dann doch ziemlich zusetzt. Ich habe es auch bei mir auf die höchste Grafikstufe gestellt, Es läuft wunderbar, kein Problem. Aber nicht umsonst kann man da auch eine Low-Grafik-Qualität einstellen. Und das würde ich den Leuten auf jeden Fall empfehlen, die hier Probleme haben mit den Ladezeiten. Denn es wird wirklich sehr, sehr viel Grafik nachgeladen. Das zeigt eben auch die Größe des Spiels, 5,5 Gigabyte, ja, 5,6 Gigabyte, das war das Spiel, was ich vorhin erwähnt habe, ja, 5,6 Gigabyte. Und die müssen natürlich auch erstmal, also aus diesen Teilen müssen halt erstmal diese Daten geladen werden. Da werden eben nicht nur ein paar Kilobyte geladen beim Level, sondern halt entsprechend viel. Ja, alleine schon die Animationen, die ablaufen, während ihr im Menü Sachen auswählt, also quasi im Hintergrund. Da könnt ihr euren Lieblingschar festlegen und der ist dann ganz toll in Szene gesetzt mit Movies, die im Hintergrund ablaufen. Die sind so qualitativ so hochwertig, die haben auch schon ein bisschen Speicherplatzbedarf. Ja? Logisch. Also das muss man sagen, die Anforderungen sind hoch bei diesem Spiel. Ihr solltet eben im Wi-Fi sein, wenn ihr das Spiel herunterlädt und dann ladet euch am besten gleich noch den Zusatzpack mit dazu. Das sind nochmal etwa 400 Megabyte. Dann wird nämlich nicht mehr so viel nachgeladen übers Netzwerk. Vielleicht ist auch das mitunter ein Problem bei einigen, wenn die unterwegs sind und die haben eine schlechte Netzverbindung. Dann wird eben halt auch mal ein Level dauern, bis es geladen ist, ne? Zumal auch noch Kosten anfallen unter Umständen, also Datentransferkontingente von eurem Netzanbieter. Und deswegen empfehle ich euch, lädt so viel wie es geht vorher runter. Und in den Einstellungen findet ihr nochmal eine Funktion für zusätzliches Material herunterzuladen. Und das solltet ihr unbedingt tun. Bei jeder Story-Sequenz könnt ihr auch noch wählen, ob ihr mit Sprache oder ohne Sprache haben wollt. Wieder super tolle, super hochwertige japanische Synchronsprecherinnen. Es ist fantastisch. Die Qualität ist einfach super gut bei diesen Crunchyroll-Produktionen. Auch die Grafik ist sehr, sehr schön. Aber hier eine Einschränkung, die Story-Erzählungen, die sind hauptsächlich mit Einzelbilder und hinterlegten Text, zwar mit Sprache, ja, aber ich muss sagen, das wirkt nicht sehr schön. Diese Standbilder, diese Einzelbilder werden dann unterbrochen von Schlüsselszenen, die dann animiert sind wiederum. Ja. Aber dennoch stört das gewaltig. Und von daher habe ich schon nach kurzer Zeit einfach weitergeklickt und dann auch einfach diese Dinger, diese Sequenzen einfach übersprungen, was ich normalerweise absolut nicht mache bei solchen Games, weil die Story sehr, sehr wichtig ist normalerweise für mich. Aber hier, ich habe das nicht mehr ausgehalten, weil auch die einzelnen Story-Abschnitte viel zu lange sind. Also viel zu lange. Ich habe da wirklich keine Lust, da 5 Minuten oder 10 Minuten hier was anzugucken, wenn ich endlich spielen will. Ich will spielen, ja. Das ist eigentlich das Hauptding bei einem Spiel. Auch wenn die Story noch so schön ist. Und deswegen, das ist ein Kritikpunkt. Da skippe ich jetzt mittlerweile diese Sequenzen und ich will einfach zocken. Ja, so. Ja. Das ist, wie gesagt, das Einzige, was mir negativ auffällt. Ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und auch sehr herausfordernd gemacht, aber nicht unverschämt von den Preisen her, beziehungsweise von dem Zwang, immer wieder neue Sachen zu kaufen. Das hält sich doch sehr, sehr in Grenzen. Und die Synchronsprecher, das ist die original japanische Sprache, die dort genutzt wird in diesem Spiel. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Ansonsten kann ich solche Spiele nicht spielen. Ich möchte die Originale hören. Ja, habe ich schon des Öfteren gesagt. Und wie gesagt, hochkarätische Besetzung. Ja, Inori Minase spricht zum Beispiel Beta. Übrigens, die Mädels haben alle komische Namen. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, ja, und so weiter. Bis auf wenige Ausnahmen. Aber wie auch immer. Also wie gesagt, Inori Minase beispielsweise oder Ayaka Asai. Sicherlich sehr viele andere, die euch hier noch auffallen werden. wenn ihr denn Anime-Fan seid, fühlt ihr euch gleich entsprechend richtig positioniert bei den Synchronsprechern. Richtig cool. Ja, so muss ich sagen, ist das da mal wieder das Spiel gewesen, das ich auch die Woche gezockt habe. Deswegen ich auch sehr viel Akku verbraucht habe, denn das Spiel, und das ist ein weiteres Indiz dafür, dass es sehr ressourcenhungrig ist, das Spiel zieht den Akku leer, da wird es einem Angst und Bange. Ja, also wenn ihr nicht mehr so viel Akku habt, wartet lieber, bis ihr wieder ein Ladegerät in der Nähe habt, sonst ist euer Handy ruckzuck leer. Ja, Wahnsinn. Also, The Eminence in Shadow. Habe ich das überhaupt vorhin schon gesagt, das Game? The Eminence in Shadow RPG von Crunchyroll Games. Ja. Warten hat sich gelohnt. Richtig cool. Macht Spaß, wenn ihr im Anime verankert seid. Ganz, ganz toll. App der Woche, The Eminence in Shadow, kostenlos im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast, wie immer. Wenn ihr Links und weitere Informationen zu dem behandelten Themen wollt, findet ihr die in den Shownotes. Und die Shownotes wiederum findet ihr in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssen sie sein zum Anklicken. Ja? Und dann könnt ihr euch da weiter durchwursteln. Ja, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.